willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 46, 2013. Verständigungsprobleme. Die hoffe ich, habt ihr heute nicht. Ich versuche es heute auch mal kurz und schmerzlos zu machen, obwohl ich viele Themen habe. Ich probiere es ja immer eigentlich, ne? Weil eigentlich ist es ja nur eine halbe Stunde vorgesehen für die Rios Wochensicht. Ja, aber meistens wird es dann doch länger. Aber vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Komme ich auch gleich zu den Themen. Traffic in den USA wird von Netflix und YouTube dominiert, und zwar richtig dominiert. Gut, bei YouTube hat mich das jetzt nicht verwundert, aber die sind sogar nur auf Platz 2. Auf Platz 1 ist Netflix. Netflix ist ein Anbieter, der Videofilme, also was ist Videofilme, halt Filme, ja, zum Verleih anbietet. War früher auf dem auf der DVD-Schiene, hat dann angefangen mit einem Video-on-Demand-Programm und hat eben jetzt hier sehr viel Erfolg gehabt und ja, macht im Prinzip als Kerngeschäft dann dieses Streaming über das Internet, und das erfreut sich halt in den USA besonders großer Beliebtheit. Klar, der Traffic hier ist natürlich, wie schon gesagt, auf die USA gemünzt. In anderen Ländern sieht es dann natürlich dann anders aus, weil es da Netflix beispielsweise gar nicht gibt. Dennoch YouTube auf Platz 2 mit in Anführungszeichen nur 18,69% in den USA im Downstream. Ja. Danach kommt das ganze Web, ja, mit nur 9,75%. Ja, also ja, interessant, ne? Dann kommt BitTorrent mit ebenfalls erstaunlich wenigen 4% knapp oder gut, und dann iTunes mit 3,2%. Dann so der ganze Rest. Amazon Video liegt bei 1,61%, und das, selbst das Hulu, was ja eigentlich ein sehr großer Hype, möchte ich fast sagen, verursacht hat, in den USA beim Erscheinen, nur 1,29%, ziemlich weit hinten auf Platz 10. Und Hulu streamt TV-Serien, die auf bestimmten Sendern laufen, eben dann im Netz. Auch das ein legales Angebot, aber tja. Beim Upstreams ist BitTorrent mit großem Abstand auf Platz 1, 36,35%. Der nächste ist das Web allgemein, also HTTP-Zugriffe mit 6%. Warum es hier so eine große Diskrepanz gibt beim Upstream und beim Downstream, das lässt sich eigentlich nur damit erklären, dass es eben hier prozentual gesehen ist. Prozentual gesehen, weil bei Netflix wird ja zum Beispiel nicht viel hochgeladen. Ja? Das sind ja Angebote, die von den Firmen oder von der Firma Netflix eingestellt wird, während BitTorrent eigentlich ja alles, was heruntergeladen wird, auch irgendwo hochgeladen wird. Ja? Und deswegen offenbar auch diese Diskrepanz, wobei die doch ziemlich heftig ist, und da bleibt noch ein paar Fragezeichen übrig, die vielleicht auch nochmal beantwortet werden müssen, warum das so ist. Ja. Vor allem auch bei YouTube, wenn doch 18,69% Downstream ist und nur 3,63% Upstream, so ist das doch eine große Diskrepanz. Das bedeutet auch wiederum eines ganz klar: die Leute konsumieren, aber produzieren nicht in dem gleichen Maße, was auch ja verständlich ist und irgendwo auch gut ist so. Ja. Ich meine, YouTube hat ja jede Menge Daten, Daten aufkommen, also ja, Video, Zeit, die geschickt werden, von daher können die sich auch nicht beschweren. Also es ist sehr interessant, diese Traffic-Statistik in den USA. Mich würde es mal interessieren, wie das hier in Europa aussieht. Da wird das bestimmt alles ganz, ganz anders sein. Ich tippe mal da drauf, dass da YouTube mit Abstand Platz 1 ist. Ja. Vielleicht täusche ich mich. Die Anfragen der Staaten an Google, die nehmen drastisch zu. So ist zum Beispiel Die Top 10 der Länder, die Nutzerinformationen angefragt haben bei Google, ist natürlich die USA mit 83% ziemlich groß. Das sind 10.918 Total Requests. Ja. Hier gibt es Diskrepanzen, denn in den Prozentzahlen vermeintlich, aber das rechnet sich anders. Das sind die Prozentzahlen bezogen auf die Daten, die produziert werden. Ja. Indien mit 64% auf Platz 2, Deutschland leider auf Platz 3 mit 48%, das sollte man sich verschämen. Danach auch Frankreich mit 49%, beziehungsweise 2011 Anfragen, in Deutschland waren es immer 2311 Anfragen, also knapp mehr. Dann Großbritannien, Brasilien, Italien, Spanien, Australien und Polen mit nur 496 Anfragen, allerdings mit 23%. Tja, so sieht es aus. Die Anfragen selbst sind sehr stark gestiegen. Wenn man sich das anschaut in den letzten Jahren, ging es steil nach oben, diese Kurve. Und vor allem global hat es zugenommen. Natürlich auch bei den USA, aber insgesamt global hat es nochmal zugelegt. Also nicht nur die USA ist anscheinend datensammelwütig geworden, sondern auch andere Staaten müssen sich da mal an die eigene Nase fassen, ja, und hier nicht solchen Druck ausüben auf das freie Internet. Ja. Genau, also ihr könnt die Statistiken auch selbst einsehen, würde ich euch empfehlen. Da ist nämlich noch ganz was Lustiges drauf. Aber da verrate ich jetzt nichts davon. Alles verlinkt in den Shownotes. Was wird aus dem Internet jetzt bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD? Noch ist ja nichts unter Dach und Fach, aber es sollen einige Sachen angesprochen werden, zum Beispiel die Netzneutralität und auch die Zwangsruderregelung, die einige Anbieter hier dem Kunden vorschreiben, dass das eben nicht möglich sein wird. Insgesamt gesehen finde ich ja, das Maß an Problemen, die da besprochen werden, doch sehr gering. Man sollte da vielleicht nochmal nachhaken. Ich meine, es ist mir schon klar, dass das Internet oder diese Themen jetzt momentan nicht ganz so den Stellenwert hat. Ja, die haben nicht so ganz den Stellenwert, die gebraucht werden für schwierige Koalitionsverhandlungen. Aber immerhin vielleicht auch eine Chance, ja, für die SPD hier mal was zu reißen. Ja. Nur was will die SPD denn reißen? Sind sie denn gegen die Vorratsdatenspeicherung? Sind sie denn gegen die Abschaffung der Netzneutralität oder gegen die Unterwanderung der Netzneutralität? Ja, wie sieht's denn da aus? Ich meine, das mit den Zwangsrudern, dass man das hier überhaupt verhandelt bei Koalitionsverhandlungen, das ist ja schon fast lachhaft. Das wäre bei mir nicht mehr als eine kleine Randnotiz irgendwo bei einer kleinen Debatte. Ja, aber nicht bei solch schwierigen Sachen, wo was festgeschrieben wird für die nächsten 4 Jahre. Das ist schon ziemlich komisch. Brigitte Tsipras meint deswegen auch, wir müssen deshalb, dass das Parlament die Arbeit auch hinreichend ab. Wir meinen deshalb, dass das Parlament die Arbeit auch hinreichend abbilden soll. Weiterhin, das geht mit unserer Hoffnung einher, dass wir das Ganze nicht nur im Bundestag, sondern auch vor allen anderen Bereichen stärker berücksichtigen werden. Naja, okay, sagt dann die Dorothee Bär, CSU. Also ich muss schon sagen, es ist alles sehr, sehr vage und naja, warten wir mal ab. Aber ich sag mal, wie gesagt, der Anzahl und vor allem die Brisanz von dem, was jetzt hier in den Koalitionsverhandlungen besprochen wird, ist geradezu einschläfernd. Ja. Maulkorb hingegen gibt es für den Thilo Weichert, unser Datenschutzbeauftragter für Schleswig-Holstein. Ja. Das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat jetzt Thilo Weichert untersagt, in einer einstweiligen Verfügung, ja, öffentlich zu sagen, die Daten bei der oder bei dem Süddeutschen Apothekenrecherchenzentrum seien nicht ausreichend anonymisiert. Wow, also Meinungsäußerungen mit Maulkorb. Das ist interessant. Es wurden auch bereits von dieser Vereinigung, ja, der Spiegel und Spiegel Online an einstweiligen Verfügungen erwirkt, ja. Und dass hier damit nicht oder da nicht weiter drüber gesprochen wird. Ja, unglaublich. Und Hintergrund ist der, dass Thilo Weichert, dem süddeutschen Apothekenrechenzentrum VSA vorwirft, bei den Datenschutz bei der Weitergabe von Rezeptdaten nicht ganz erfüllt zu haben. Er hat da mangelhaftes Verhalten unterstellt, und das wurde offenbar diesem Rechenzentrum zu dumm, und jetzt ging es eben mal rund. Ja. Und dass allerdings sowas geben kann, für den Datenschutzbeauftragten einen Maulkorb, das ist schon ziemlich heftig, und naja, ich hoffe, das Beispiel macht keine Schule. Die Space Night hat was Erfreuliches zu melden. Ja, die Space Night aus dem bayerischen Fernsehen, ja. Jahrelang sehr erfolgreich, und es gab ja ein Experiment mit der Creative Commons Music. Ja, Hintergrund war der, dass die GEMA-Gebühren bei den neuen Modellen viel zu hoch wäre. Das war dem Bayerischen Rundfunk ein Dorn im Auge. Und damals wurde eben hier getestet mit Creative Commons Music statt der kommerziellen Musik, und das hat offenbar für sehr viel Furore gesorgt und hat Schule gemacht, denn jetzt ist es offiziell, der Staat geglückt, Space Night ist jetzt offiziell auf Creative Commons Music gestiegen, schlägt somit der GEMA ein Schnippchen. Die Lieder sind im Internet frei erhältlich. Man kann sie sich auch anhören auf der Webseite, genauso wie man die Videos angucken kann, die neu vertont wurden. Beispielsweise Earth Views 2, 6, 7 und 9, ja, wurden neu vertont, und die kann man sich jetzt mit in der neuen Version quasi kostenlos auch anschauen im Netz. Damit hat zum ersten Mal ein deutscher Sender, ein TV-Sender, einen großen Schritt gemacht in Sachen Lizenzierung von Musik. Und das stärkt auch die Creative Commons Gemeinde im Hinblick auf der auf dieser wie heißt es so schön, GEMA-Vermutung, ja, die einfach jetzt meiner Meinung nach auch nicht mehr gegeben ist. Ja, denn wenn große Fernsehserien, öffentlich-rechtliche Fernsehsender jetzt einfach Creative Commons Music in ihrem regulären Programm ausstrahlen, dann bedeutet das für mich, dass man nicht mehr grundsätzlich davon ausgehen muss, dass Musik immer der GEMA-Lizenz unterliegt, sondern dass die auch durchaus anders lizenziert werden kann. Und deswegen ist eine GEMA-Vermutung meiner Meinung nach nicht mehr gegeben. Das müssen allerdings die Gerichte entscheiden. Die haben schon mal entschieden vor diesem Ganzen, dass es eine GEMA-Vermutung gibt und dass die rechtens ist. Nur das müsste jetzt meiner Meinung nach nochmal neu überdacht werden. Die PlayStation 4 hat in den USA, oder ist in den USA gestartet und hat einen mäßigen Erfolg hingelegt. Mäßig deswegen, weil es überschattet wurde, dieser Start überschattet wurde von ja, Problemen wie zum Beispiel defekte Konsolen, die ausgeliefert werden. Nach Angaben von einigen Händlern in Deutschland wird das auch auf die deutschen Benutzer zukommen, denn die Vorbesteller, die jetzt ihr Gerät noch vor Weihnachten bekommen, die haben nämlich dieselbe Charge, und auch die könnten mit einer Konsole versorgt werden, die schon defekt ist beim Kauf. So ist das, kann passieren natürlich, aber angesichts der Fertigungsprobleme von der PlayStation 3 ist es natürlich doppelt ärgerlich. Ja, das erste Modell von der PlayStation 3 ging auch relativ schnell kaputt, überdurchschnittlich häufig. Und da hat man sich jetzt schon wieder so ein Kuckucks-1-Nest gelegt. Ich weiß nicht, wie viel PR-Verlust Sony sich noch erlauben kann in dem Bereich. Ja, ich meine, jetzt läuft die PS3 einwandfrei. Ja, offenbar sind die neuen Modelle da besser produziert worden. Aber es scheint so, als ob Sony eben am Anfang von jeder neuen Konsolengeneration doch mal ein paar Probleme hat. Wobei, das war nicht immer so. Also bei der PS1, bei der Original PlayStation, da waren keine Fertigungsprobleme mir bekannt. Genau wie bei der PlayStation 2, die war auch ziemlich gut. Ja, die funktionieren auch übrigens hier noch beide. Ganz im Gegensatz zu meiner alten PS3, da ist schon eine kaputt gegangen, hat mir jetzt wegen dem GTA 5 noch mal eine neue geholt. Und das, naja, für mich persönlich ist das so ein bisschen ein Trost, ja, dass ich die PlayStation 4 jetzt eben nicht gleich beim Start hole, weil es da eben wieder Probleme gibt. Aber naja, ein schwacher Trost für die Leute, die sich natürlich freuen und das unbedingt haben wollen. Das ist ja eigentlich PR-mäßig ein Desaster, finde ich. Ja, und da hätte Sony vielleicht besser drauf achten müssen. Oder vielleicht einfach den Start noch ein paar Monate verschieben. Ja, ich weiß, es ist Weihnachten, muss vor Weihnachten raus. Tja. Die meisten werden überhaupt diese Sony-Konsole sowieso nicht vor Weihnachten bekommen. Ja, nur die Vorbesteller haben dann eine Möglichkeit. Es scheint keine Möglichkeit zu geben, für Normalkäufer vor Weihnachten eine Konsole in den Händen zu halten. Was auch schon rechtlich, finde ich, bedenklich ist. Ja, die Woche hat mich vor allem wieder mal fasziniert, Retro-Games. Selbst habe auch wieder jede Menge Retro-Games gezockt. Und da habe ich mich natürlich mal wieder gefragt, Mensch, das Retro-Feeling, wie kommt das einfach zustande? Warum ist es da und warum hat das Retro-Gaming immer mehr Zulauf? Ja, ich meine, man kann es nicht mehr nur erklären durch ja Spiele, die man früher gern gespielt hat, ja vielleicht in der Kindheit oder so und jetzt ne wieder dieses Gefühl haben. Damit kann es nicht alleine zusammenhängen, denn es gibt sogar junge Leute, die sich Emulatoren holen oder bei bekannten alten C64 mal ausleihen und tatsächlich uralte Games zocken. Ja. Amiga Games, C64 Games, ja, Wahnsinn, wie das da um sich greift, momentan diese Retro-Welle. Und ich denke, das kommt einfach daher, ja, weil auch diese Spiele trotz aller ja, zu aller grafischen Widrigkeiten, sage ich mal, die Simplizität einfach von dem Spiel fasziniert, ja. Das heißt also, was war das? Man hat ein Spiel gehabt, das war so einfach, da braucht man keinen Anleitung und man hat sofort gewusst, um was es geht und um das ging's und sonst nichts mehr und fertig. Dann hat man das gezockt und gezockt und gezockt bis zur Perfektion, ja. Nicht, dass es immer leicht war, ja. Leicht war das nicht immer. Manche Spiele haben einem zum Wahnsinn getrieben, ja. Ich sag nur zum Beispiel das Space Taxi am C64. Die ersten paar Levels waren ja noch einfach, aber dann war das dermaßen unfair schwer, ja, dass man die Krise bekommen hat. Oder Pac-Man. Ja, man hat mit dem Pac-Man in dem Labyrinth hier die Punkte gemampft, ja. Und das wurde dann mit der Zeit richtig schwer. Es war auch eigentlich, war man ja dazu verdammt, irgendwann wird man erwischt von den Geistern. Es ist eine Frage der Zeit, ja, bis es passiert. Und diese Open-End-Spiele, ja, die quasi kein richtiges Ende hatten, auch das war ja eine Sache, die, finde ich, ein gewisser Reiz auslösen können, ja. Heute, sage ich mal, basieren fast alle Spiele, die es neu gibt, auf den Konzepten, die in den 70ern, 80ern erfunden wurden. Alle, fast alle sind da auf diese Fundamente gebaut von diesen Retro-Games. Nur, dass die eben nicht mehr so einfach sind, nicht mehr so einfach gestrickt. Die werden mit teilweise auch unnötigem Ballast vollgedonnert und das führt auch oft zu Frust. Ja, nicht weil, wie gesagt, das Spiel zu leicht, zu schwer wäre an sich, sondern einfach weil es zu schwer zu verstehen ist. Ja. Da werden Vorgänge nötig, ja, die man nicht lösen kann, weil man vielleicht zu ungeschickt ist, ja, oder weil einem das zu schwierig auf dem Bildschirm erscheint, sondern weil man einfach die Ablauffolge, die man machen muss, nicht mehr auf die Reihe kriegt, ja. Es gibt nur wenige Ausnahmen, die eben hier dieses überlebt haben, wobei die auch oft bis auf eine eben auf Simplizität gegründet sind. Das sind zum Beispiel 3D-Shooter, ja, und Spiele, die in einer komplett freien Welt spielen. Und da ist eigentlich das Aushängeschild Grand Theft Auto 3. Ja, das hat es ausgelöst, ja, und das hat sich ja jetzt so diese Art durchgezogen bis zum GTA 5. Bei den Shootern war es auch ganz klar einfach, ja, abballern, Tür öffnen, weiter geht's, ja, vielleicht nochmal einen Schlüssel suchen, Tür öffnen, ab geht's, nächstes Level ballern, ja, und so weiter und so weiter. Einfach, aber grafisch schon wieder ein bisschen besser. Ja, dieses Genre ist deswegen auch bis heute halten geblieben, fast in seiner Urform, ja, und alles, was bisher herausgekommen ist, wo zu kompliziert war, ist dann oft dann auch in der Versenkung gleich wieder verschwunden, ja. Selbst zur Retro-Welle jetzt gehören ist zum Beispiel Doom oder Duke Nukem 3, Entschuldigung, Duke Nukem 3D und natürlich auch das Wolfenstein 3D. Diese drei Games haben ja riesen Zulauf auf die First-Person-Shooter hervorgerufen sozusagen und bis heute, wie gesagt, als dann das Battlefield 1942 kam, klar, die Grafik war besser, das Setup war besser, ja, das Thema war anders, aber vom Prinzip her war es immer noch gleich. Ballern, ballern, ballern, dann kam das neue Level. Ballern, ballern, ballern, neues Level. Ballern, ballern, ballern. Ja, das hört sich stupide an, aber das ist einfach die Simplizität, die eben auch vielen heute bei den Spielen fehlt. Und jetzt sagt ihr, ja, was ist an GTA simpel? Das ist doch unglaublich aufwendig. Ja, aber das Spielprinzip ist immer noch simpel. Und was hier auch noch hinzukommt, ist, dass man sich frei in der Welt bewegen kann. Man muss eine Mission nicht so machen, wie sie fest vorgeschrieben ist, ja. Da holt man sich halt mal einen Raketenwerfer, ja, und dann ist die Mission relativ einfach, ja, wenn man rankommt. Oder man hat eben auch die Möglichkeit, einfach so in der Welt herumzufahren, ohne Missionen zu erledigen. Ja, und das machen auch viele Leute, die spielen hier die Missionen durch. Das ist meistens in ein, zwei, drei Tagen passiert. Und dann wird das Spiel monatelang, Monate und Monate weitergespielt. Ja. Einfach so. Einfach so. Und das ist schon faszinierend. Das einzige Genre, was wirklich kompliziert und erfolgreich gleichzeitig ist, bis zum heutigen Zeitpunkt, ist das MMORPG-Genre. Ja. Das ist ein kleiner Ausreißer, ja, und da kann man sich auch wundern, warum das so ist. Allerdings, auch dieses Genre hat momentan ein Problem. Es ist im Abflauen wiederum, weil offenbar auch Neulinge hier Schwierigkeiten haben. Die Gebiete für die Neulinge sind leer, ja. Wenn dort mal einer auftaucht, ist es meistens irgendein Spieler, der schon, was weiß ich, ein paar Chars hat, ja, und hier nur einen Twink hochziehen will. Entsprechend verhält er sich dann auch, ja. Die Zeit, wo man dann mit gleichgesinnten Anfängern hier die Stadtgebiete räumen konnte, einfach so, weil man zusammen hier Unternehmungen wollte, die sind schon lange vorbei. Heutzutage muss man hier den meisten Ingame-Gold bieten, damit man irgendwie durchgezogen wird, ja, durch das Level. Unglaublich. Ja. Naja, aber auch dieses Genre hat im Moment jetzt wieder Probleme. Ja. Irgendwann wird vielleicht World of Warcraft auch mal zum Retro gehören, denn die neuen Erweiterungen verlieren immer mehr an Faszination. Und tja, so ist das nun mal. Ja, also was ist es denn dann? Ja, die Einfachheit, vielleicht auch ausgelöst durch die Touchscreen Generation, ja, wo eben solche simplen Spiele einfach ein Muss ist. Ja, ein MMORPG auf dem Tablet ist eine Katastrophe. Einfach eine Katastrophe. Ja, auch 3D-Shooter allerdings, obwohl die simpel sind, ist wegen der Steuerung. Ja, was bleibt denn dann? Angry Birds. Und mit Angry Birds, so simpel und unglaublich das für einen Hardcore-Gamer auch sich anhört, ja. Angry Birds ist garantiert das Retro-Spiel der Zukunft. Ja, schon jetzt ist es absoluter Kult. Und genau solche Spiele, die sind erfolgreich. Mit solchen einfachen, simplen Konzepten, bei der man eigentlich null sich über den Spielablauf Gedanken machen muss, sondern höchstens, wie schaffe ich das Level? Ja, aber nicht mehr, wie steuere ich meine Figur? Ja, ganz wichtig. Ja, so sieht es aus und ich denke hier, dass es auch nicht so sehr auf die Grafik ankommt. Das sieht man auch oft hier bei den Touchscreen Games, ja, und auch bei dieser Retrowelle, die mit gnadenlos grausamer Grafik, ja, GGG, gnadenlos grausamer Grafik, ja, sich Spielwelten vorstellen müssen. Aber genau das ist es doch. Ja. In unseren Gedanken, ja, wird der Pac-Man eben dann genauso real wie Obi-Wan Kenobi im Film. Ja. Man hat eben noch Fantasie und anscheinend ist sie auch noch bei den Jüngeren vorhanden. Sonst würden nicht so viele mal ein Retro-Game probieren. Was haben wir noch? Vegane Mode. Ganz anderes Thema. Null Überleitung. Wo gibt's denn sowas? Tja, nur bei der Rios Wochensicht, Leute. PETA hat Deutschlands Vegan Fashion Award 2013, ja, abgeschlossen und ausgezeichnet sind tierfreundliche Moden. Ja, bisher gab's etliches Interessantes, wie ich finde. Übrigens, das Ganze wurde vorgestellt, ja, oder wird vorgestellt von den Schirmherren Armin Morbach, ja, bekannter Designer, und der wunderhübschen Ariane Sommer. Ja, Ariane Sommer, weiß ich auf jeden Fall, ist auch Veganerin. Wie es mit Armin Morbach aussieht, weiß ich nicht. Aber interessant sind, finde ich, vor allem die Firmen, die hier ausgezeichnet wurden, beziehungsweise deren Produkte ausgezeichnet wurden, wo man vielleicht gar nicht dran gedacht hätte. Ja, man denkt ja an, ja, vegane Kleidung, denkt man, ja, man geht in den Ökoladen, kauft so ein paar Strickpullis oder sowas. Nein, im Gegenteil sogar, ist sogar oft so, dass diese Strickpullis nicht vegan sind, weil die nämlich aus Schafswolle oft sind, ja. Also, nix nicht vegan. Aber beispielsweise ein Mattglanzpumps von der Firma Esprit ist hier ausgezeichnet worden, ja. Oder der Resuede, ja, Trainers von Puma, ja, der kommt nämlich tatsächlich mit einer also ohne Leder aus, was auch als Klimakiller dargestellt wird. Sondern auch mit Kautschuksohle und aus recyceltem Polyester ist. Wahnsinn, ja. H&M ist mit einer zweireihigen Jacke vertreten. Ja. Dann auch Bleed mit einem Guerilla-Parka, also weit weg von der Öko-Kleidung. Prainshirt, Herrenanzug, Norfolk. Ja. Also ist schon ziemlich heftig, finde ich. Und es zeigt aber auch, was eigentlich ja klar sein sollte, ja, dass es durchaus viele Produkte in diesem Bereich gibt, die eben vegan sind, das heißt ohne tierische Produkte hergestellt wurden, sollte man meinen, sollte ja kein Problem sein. Man muss eigentlich nur darauf achten, dass man eben keine Tierwolle, Felle oder eben Leder kauft. Bei den anderen Produkten sind natürlich sind da natürlich die Chancen größer, dass diese gefertigt wurden ohne tierische Produkte. Ja. Übrigens auch ein Phone Beutel, ja, ein Telefontasche, ja, aus pflanzlichem Leder, das heißt so Kunstleder, ja, und nachwachsenden Rohstoffen wie Eukalyptusfaser. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Dann, was gibt's noch? Ja, wenn westliche Medien die Japaner falsch verstehen, da habe ich ein bisschen grinsen, ja, als ich das gelesen habe, dass in Japan Sex uninteressant wird. Ja, also die Leute sind abgeschreckt. Sex, nein, danke. Ja, und das Zölibatsyndrom wird hier bei Telepolis geschlagzeilt. Ja, oh, jetzt habe ich ein Verb draus gemacht. Entschuldigung. und mit dem Untertitel: Bei unter 40-Jährigen sinkt nicht nur das Interesse an Beziehungen, sondern auch an Casual Sex. Ich glaube, da haben die Medien, ich weiß, es hat irgendjemand hat es losgetreten, alle haben wieder abgeschrieben, ja, ohne es zu hinterfragen. Ich muss sagen, das stimmt so nicht. Wer sich mit der japanischen Mentalität und Kultur beschäftigt, der wird ganz genau erkennen, wohin das geht. Von einem Zölibatsyndrom, ja, oder die Lust auf Sex zu verlieren, das hat überhaupt keinen Bestand. Was Bestand hat, ist, dass es oder wenig Interesse gibt an eine bindende Beziehung bei den Japanern, da diese gerade für das männliche Geschlecht in der noch ziemlich ja, altmodisch aufgebauten Rolleneinteilung in Japan, ja, vor allem für die Männer heißt, das schöne Leben ist vorbei. Ja. Und das ist in der Tat so, dass dann hier die Japaner auch die Pflichten sehr, sehr ernst nehmen. Das kennen wir, das ist nicht nur ein Stereotyp, sondern man kann durchaus sagen, dass sie japanische Gesellschaft sehr viel Verantwortungsgefühl hat. Sie sind sehr diszipliniert, das kann man sicherlich tendenziell feststellen. Entsprechend ist dann eben auch der Ernst, der dann hinter so etwas steht. Und da haben eben die wenigsten jetzt noch Lust darauf, in einer Gesellschaft, die vielleicht auch ein bisschen im Umbruch ist, hoffentlich nicht zum Negativen, weil das war immer eine Stärke der japanischen Gesellschaft. Nur die Schlussfolgerung daraus, dass jetzt hier sowas fehlen würde, das wird ad absurdum geführt, schon alleine an den Verkaufszahlen der Hentai, ja, der Manga mit sexuellem Inhalt, ja, wenn man so sagen will, oder auch Erotik-Manga. Ja, sind extremst beliebt. Auch bei normalen Anime, also Manga in Filmform, wenn man so will, ja, für die Leute, die es nicht wissen, bei normalen Anime sind oftmals solche Elemente versteckt vorhanden, ja, sei es mal ein Slip dort zu sehen, ja, oder dort mal eine größere Oberweite als vielleicht okay, ja, normalerweise und so weiter und so weiter. Und auch die, sage ich mal, die nicht bindenden Möglichkeiten, sprich Sexspielzeuge, ja, erfreuen sich großer Beliebtheit. Und das steht nämlich wiederum komplett im Gegensatz zu dem, was die Presse sagt. Die Japaner haben nur Angst vor der menschlichen Beziehung bei diesen ganzen Geschichten, bei der Sexualität an sich, wie beispielsweise eben durch das Sexspielzeug und so weiter oder durch Filme und Animes. Das ist was ganz, ganz anderes. Im Gegenteil, das boomt sogar wie verrückt, ja. Nur, das ist eben etwas, was mal wieder typisch gemünzt wird, die Japaner hätten jetzt keine Lust auf Sex mehr. Im Gegenteil, die haben nur keine Lust mehr auf die Verantwortung, ja, dadurch. Das ist doch ein kleiner Unterschied, finde ich. Ja. Und darauf zielt auch, sage ich mal, die letzte Meldung der RIOS-Wochensicht heute, und zwar, um das mal deutlich zu machen, es gibt einen Otaku-Schrein, ja, nicht weit entfernt von Akihabara, dem Elektronik- und Anime, ja, wie soll man sagen, Zentrum Japans oder überhaupt der Welt, ja. Nicht weit weg davon ist nämlich der Kanda-Myojin-Schrein, auch Otaku-Schrein genannt. Otakus, das sind eben die ja, obsessiv auf bestimmte Sachen stehen, wie eben zum Beispiel Manga, Anime, ja, oder es können auch andere sein, schlimmere, ja. Und da sieht man, was auch wo auch hier das Unglaubliche in Japan zu finden ist, ja, oder zu sehen ist, dass eben die Tradition und die Moderne zusammengehen, und das auch so eine Sache ist, wo eben die westlichen Menschen nicht verstehen können. Da wird an den Schrein, ja, das sind solche Wunschtäfelchen auf Holz, die kann man dorthin hängen. Dort sind Kunstwerke drauf von zum Beispiel Anime- und Manga-Fans, ja, die richtig aufwendige Sachen machen, und zwar immer von diesen Stars, die auch oft sehr, ja, bei uns oft sehr zweifelhaft sind, ja, zweifelhaft, naja, sagen wir mal, bei uns schon für manchen Augenzucker sorgen, ja, eben die Mädels, die mit Overknees und kurzen Röckchen, so kurz, dass das Slip kaum noch zu verbergen ist, ja, die werden hier auch dann mal gemalt und an den Schrein da angebracht mit Wünschen und so weiter und so weiter. Und da hier ist zum Beispiel ein Holztäfelchen drin mit einer Oberweite, und ja, die ploppen hier bald raus. Aber das ist nun mal etwas, wo in der westlichen Welt so nicht ganz nachzuvollziehen ist, bis auf natürlich die Szenekenner, ja. Aber in Japan eben ganz normal ist, und deswegen, sag schon mal, ist es für einen Japaner nicht verwunderlich, wenn der an so einen Schrein kommt und sieht dort diese Sachen hängen. Ja. Wir würden entweder sagen, wow, Kunstwerke hier statt Wunschzettel, irre. Ja. Oder einige würden auch sagen, was für ein Mist hier, die Religion entmystifiziert, ja, oder geschändet, ja. Also würden wir es wahrscheinlich sehen in unserem Spießertum, aber in Japan kein Problem. Und da passen sich auch die Tempel passen sich da an, ja, und gehen da eben etwas freier rein, ja, und machen dann eben den Menschen die Sachen möglich, ihre Obsession auch auszuleben, ja, und das heißt noch nicht, dass die Gesellschaft sexmäßig am Ende ist. Im Gegenteil, ja. Also das sollten sich die Europäer vielleicht mal ein paar Anregungen holen, ja, wie man mit der Sexualität umgeht. Vielleicht klappt es dann auch wieder, ja, mit der Geburtenrate, zum Beispiel. Nun gut. Aber jetzt nicht diesen Trend auffassen, schon wird es nämlich gerade noch schlimmer, ja. Also ja, die Angst vor der großen Verantwortung ist in Japan offenbar auch größer als bei uns. Also nicht alles Gold, was in Japan glänzt. Ja. Gut. So, damit sind wir am Ende von der RIOS Wochensicht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt oder einfach nur Kritik loswerden wollt, könnt ihr das machen. Google Plus, einfach oben Wochensicht in der Suche eingeben, RIOS Wochensicht, und dann findet ihr die Seite. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@thenetcast.com, ryno@thenetcast.com, GPG-Key, yeah, GPG-Key findet ihr auf der Seite, wochensicht.zenetcasts.com und bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, zenetcasts.com, schon kommt irgendwo anders raus, auch mal erwähnen, weil ich heute ja wieder was von der Creative Commons License gesagt habe, möchte ich mal auch die Intro- und die Outro-Musik, die kommt nämlich von Pretonica und der Titel ist Afterlife und der Track wurde lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 by SA. Und wurde von Yamendo.com genutzt. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.